Wir sind in einem alten Mustang hergefahren, bei dem der Rückwärtsgang kaputt war. Ich wollte ein großer Gitarrenspieler werden, sie wollte meine Bühnenklamotten entwerfen. Jetzt produziere ich. Ich habe sie vernachlässigt. Die ganze Zeit. Sie wollte das Haus. Ich wollte Freiheit. Und ich habe richtig gekriegt. Jetzt trinke ich, was ich will. Schneefe, was ich will. Ficke, was ich will. Dabei will ich nur sie. Ficke, ficke, ficke. Dabei will ich nur sehen.